Dann ab morgen gibt es persönliche Interviews. Und die Zeit für persönliche Interviews ist, ich glaube, ich habe gesehen, 7 Uhr. Vielleicht ist besser zu dieser Zeit. Von 2 bis 3. Und heute mache ich wieder so, wir machen eine Diskussion. Das ist das letzte Mal. Und morgen zwischen 2 und 3. Und wie viele Teilnehmer sind wir da ungefähr? 6. Dann rechnen wir ungefähr 4 Teilnehmer pro Tag, ja? 15 Minuten. Ich stelle eine Liste. Liste, ja. Da könnte ich die Leute. Manchmal wird es länger dauern, besonders für die Anfänger, die noch nicht klar sind. Manchmal wird. Und dann machen wir, wenn nötig ist, dann erst machen wir nur 2 bis 3 Uhr, wenn nötig ist. Wenn viele brauchen zu fragen, dann machen wir auch 7 Uhr bis 8 Uhr. Aber erster Tag, morgen erstmal sehen nur von 2 bis 3. Und dann machst du eine Liste. Ungefähr, ja. Okay? Ist das gut so? Dann jeder hat Gelegenheit, dann eigene Meditation zu besprechen, eigene Erfahrung. Und jetzt dann, von wem, von das, was wir gelernt haben, gibt es irgendwelche Fragen? Jetzt haben Sie Gelegenheit, Ihre Neugier zu befriedigen. Jemand hat Fragen, oder soll ich noch weiter erklären? Haben Sie verstanden die Methode und den Unterschied zwischen, wie es üblich gelernt wird und ja? Und wie funktioniert das? Ist das klar, dass diese feinere Atmen existiert? Haben Sie Erfahrung gemacht? Ja? Ist dieses Bild von feineren Atmen erschienen oder haben Sie eine Erfahrung davon? Wenn jemand Fortschritte macht, dann indem normalerweise man konzentriert sich bei den Nasenlöchern, da erscheint dann das Bild von Atmen. Wenn man sich auf ganze Körper konzentriert, dann natürlich erscheint das Bild von Atmen im ganzen Körper. Und dieses Bild von Atmen, dann kann man mit Untersuchung von Prana verbinden. Vorausgesetzt, man geht nicht in Jhana hinein. Wenn man geht in Jhana hinein, was ist Jhana? Man vereinigt sich mit dem Bild. Aber das soll man nicht machen. Wenn man das macht, dann natürlich dieser pranische Körper kann nicht klar erscheinen. Deswegen in der tibetanischen Tradition, sie üben nicht die Jhanas so viel, weil sie arbeiten mit dem pranischen Körper. Konzentration ist einspitzig. Natürlich, sogar noch mehr einspitzig als die Konzentration in Jhanas. Aber man geht nicht durch diese verschiedenen Stufen. Das ist wichtig zu verstehen. In Tantra oder in Yoga auch arbeitet man mit was? Es gibt zwei Sorten von Samadhi. Upachara Samadhi und Apana Samadhi. Haben Sie gehört? Auf Sanskrit Arpana. Fixierung Samadhi und angrenzende Samadhi. Das ist ein technischer Begriff im Buddhismus. Diese angrenzende Samadhi ist Samadhi im Bereich von Kamadhatu, von Sphäre der Wahrnehmung, wo die Sinnen noch nicht aufgehören zu funktionieren. Das ist Bereich von den sinnlichen Göttern. Wie Sie wissen, in buddhistischer Philosophie ist auf Wahrnehmung basiert. Buddhistische Kosmologie ist Wahrnehmung basiert. Die Zustände von Konzentration sind die göttliche Welt. Und diese göttliche Wörter sind so wie die griechischen Götter, die haben noch sinnliche Erfahrungen, aber viel, viel feiner als wir. Dann wenn man in Sphäre von Wahrnehmung, das auch ist in Kosmologie, die höhere Welt, das von bis Spitze von Sumeru ist die sinnliche Erfahrung, ja, verfeinte sinnliche Erfahrung. Dann über Sumeru geht es auf feinstoffliche Erfahrung. Und diese feinstoffliche Erfahrung ist mit Arpana verbunden, Fixierung. Wenn man in Jhana ist, mit einem verfeinten Bild, man kann sich nicht bewegen, man ist fixiert an dem Bild. Und dann, dadurch dann die sinnlichen Erfahrungen, wenn man sehr, sehr großer Yogi ist, dann werden gelöscht, vollkommen, wenn man durchschnittliche oder nicht so hoch entwickelte Yogi ist, dann die bleiben im Hintergrund, sie stören nicht mehr. Das heißt, dieses Bild dann kann nicht von sinnlichen Erfahrungen beeinflusst werden. Er bleibt das einzige Objekt. Das heißt nicht, dass wenn man nicht so entwickelt ist in Meditation, so wie ein Buddha oder ein Revata, das ist der beste Schüler von Buddha in Jhana, dann kann man noch ein bisschen sinnliche Erfahrung haben. Man weiß, dass die Knie Schmerz tun oder die Hüfte machen Probleme, aber es bleibt immer im Hintergrund, es stört nicht die Klarheit von dem Objekt, das man angewendet hat für Jhana. Ja? Und das heißt Arpana. Arpana ist ein Synonym für Vitarka. Aber in der höheren Sphäre von Wahrnehmung gibt es keine Vitarka mehr. Trotzdem heißt es Vitarka. Warum? Weil Funktion von Vitarka ist, den Geist zu dem Objekt zu führen und schlagen es an dem Objekt. Fixiert den Geist an das Objekt. Deswegen Vitarka, wie Visuddhimagga, Sie sollen aufmerksam lernen, wenn Sie von Meditation interessiert sind. wie Visuddhimagga erklärt, dieser Vitarka ist für die Meditierenden von Shamatha und Vipassana so wie Raja Valabhi. Was heißt Raja Valabhi? Ein intimer Freund von dem König. König steht für höhere Wahrnehmung. Jetzt, unser Freund Michael sagt, in Deutschland Politik sehr wichtig. Dann, angenommen, so ein Typ wie ich oder du, oder jemand von uns möchte sich mit Frau Merkel befreuen, kann er gehen zu Frau Merkel für Tee, zu der Brandenburger Tor? Ja? Ist sehr schwierig, oder nicht? Wenn er schreibt, liebe, sie heißt Angela, oder wie heißt sie? Angie. Liebe Angie, um 3 Uhr trinken wir Tee zusammen an Brandenburger Tor unter den Linden. Dann niemand antwortet natürlich. Oder jemand wird antworten? Weil bestimmt nicht. Bestimmt bekommen sie den Brief nicht. Sie haben keine Interesse, sie kennen nicht, wer Michael ist oder wer Thomas ist. Dann die Sekretärin geben es nicht. Aber wenn der Michael kennt einen intimen Freund von Angie? Angelika. Dann der intime Freund von Angelika sagt, kennen Sie den Michael? Nein. Das ist ein großes Talent. Der kann das und das und das. Der hat so viel für beigebracht für unser Land. Sie sollen ihn treffen. Dann die Frau Angelika sagt, naja, dann treffen wir uns um 3 Uhr zum Tee. Es wird mich sehr freuen, ihn zu treffen. Und genauso, wenn man in Jhana oder in Vipassana eingehen möchte, braucht man Vitarka. Ohne Vitarka geht man nicht hin. Dann Angie ist so wie der König, ja. Dann Vitarka ist so wie der intime Freund von nahe Freund von Frau Angelika. Der nahe Freund von Frau Angelika dann bringt sie Tippen so wie ich oder Michael oder Thomas oder wie wir immer heißen, bringt uns zu dem König. Und König steht für feinere Wahrnehmung. In Sphäre vor Wahrnehmung von feineren Bildern, wo man nicht mehr von den 5 Sinnen beeinflusst wurde. Warum? Weil das ist die Kraft des Geistes, das zieht den Geist zu dem Objekt und schlagt mit dem Geist an das Objekt. Dann wenn diese Kraft da ist, dann die Klarheit des Objektes kann nicht verloren werden. Es ist nach der Lehre von Abhidharma Kosha, es ist Weisheit, Mati. Mati ist unterscheidende Weisheit und Wille zusammen. Das ist Vitakka. Und die feinere Form von Vitakka heißt Vichara. In den Worten von Visuddhimagga, Vitakka ist das, was schlagt mit dem Geist an Objekt, und Vichara ist das, was streicht den Geist um Objekt. Deswegen wegen Vichara, man verlässt nicht das Meditationsobjekt, wegen Vitakka, der Geist wird immer geführt zu demselben Objekt. So dann geht man in Versenkung. Und so kann man dann durch die Kraft von diesen zwei, kann man dann auch Vipassana üben, im wahren Sinne. Wenn diese nicht zu vollen Entwicklung gekommen sind, dann Vipassana ist nicht Vipassana, sondern Vorbereitung für Vipassana. Indem man nicht die Natur des Objektes durchdringen kann. In der mittleren Sammlung von den Reden von Buddha finden Sie Mahavedala Sutta. Haben Sie gelesen? Sollen Sie lesen? Sehr wichtig für Verständnis von Meditation. In Mahavedala Sutta, im Kommentar, wird erklärt, wenn man Samatha übt, man untersucht das Objekt Kichato und Asamohato. Was heißt Kichato und Asamohato? Wegen Kicha, wegen seiner Funktion, Kicha ist Funktion, Kriya, Jung, Nijawat hatte Jung, und Asamohato. Man wird nicht in Verwirrung, indem man sich mit diesem Objekt, so wie Atmen, beschäftigt. Man wird nicht verwirrt, wenn man sich richtig beschäftigt. Was ist Funktion von Meditation an Atmen? Die unnützliche Gedanken gehen weg. Deswegen braucht man Meditation an Atmen. Was ist Funktion von Meditation über die verschiedenen Teile des Körpers? Unschönheit des Körpers? Lust geht weg. Und so weiter. Jede Objekt von Meditation hat Funktion. Ja, natürlich. In Yogacara Bhumi Shastra. Und auch in Visuddhimagga, genau. In Visuddhimagga wird in der buddhistischen Tradition, so habe ich auch gelernt, in Burma muss man unbedingt so lernen, bevor man in Vipassana geht, muss man mindestens 4 Objekte von Konzentration meistern. Weil wenn man Vipassana macht, dann kommen die Befleckungen des Geistes, kommen sehr, sehr stark. Der Mara, er lässt uns nicht so leicht weg. Erst kommen die Teufel klar zum Ausdruck, dann kommt Meditadeva, der ist auch Teufel. Auch Teufel. Sobald man an Devas anhaftet, wird es zu Teufel. Das ist logische. Wenn man lernen zu meditieren, heißt lernen loszulassen. Wie wird man loslassen, wenn die Befleckungen nicht klar sind? Die Befleckungen werden so, bevor man zu Erleuchtung kommt, die Befleckungen werden zum Teufel. Wenn sie nicht zum Teufel werden, man kommt nicht zu realisieren. Diese Pfad von Sehen ist so. Die Befleckungen müssen unheimlich stark sein, damit der Geist sich wendet von Vergänglichkeit zur Wahrheit. Dann die 12, die man hat, werden 100-mal mehr intensiv. Alle die Begierde, die man hat, werden 100-mal noch intensiver. Alle die Ärger, die man hat, werden noch viel intensiver. Aber das geschieht alles, indem man Vitarka und Vichara anwendet, richtig. Das geschieht alles dann im Zustand von Konzentration. Deswegen man sieht diese Befleckungen, aber man identifiziert sich nicht damit. Das ist dann Vipassana. Ja? Ja, wenn Sati muss da sein, sonst keine Meditation. Nicht Samatha, nicht Vipassana ohne Sati. Natürlich. Nein. Sati muss da sein. Wenn Sati nicht zur Reife gekommen ist, keine Wissensklarheit. Ohne Wissensklarheit gehen die Befleckungen nicht weg. Auch in Samatha, auch in Vipassana. Genau selbe Prinzip. Sati? Ja. Sati heißt Achtsamkeit. Erst jeder, der Vipassana übt, in der Theravada-Tradition unbedingt lernt die 32 Körperteile-Meditation. Weil bevor man zur Realisation kommt, dann die Begierde werden sehr stark. Wenn man meditiert, die Begierde werden sehr stark. Dann meditiert man über diese Körper, erscheint sehr schön, wenn man es als Ganze betrachtet. Aber wenn man die einzelnen Teile betrachtet, die Zähne, die Haare getrennt von dem Kopf, Blut, Kot, Urin, ein nach dem anderen, dann es erscheint überhaupt nicht schön. So, dann Asubha Bhavana, nicht schöne Objekte. Wenn es noch nicht genug ist, dann arbeitet man mit den Leichen. Zweiter Objekt, damit man nicht die Glaube und Entschluss, Glaube bezieht sich auf Entschluss, verliert, dann meditiert man an die Tugenden von Buddha. Dann, damit man die Ärger vermeidet, meditiert man Metta. Jeder muss unbedingt lernen. Und damit die unerwünschten Gedanken weggehen, meditiert man Anapanasati. Das sind die Grundmeditationen. So in Visuddhimagga, in Yogacara Bhumishastra ist ein bisschen anders. Aber Silas müssen das alles immer begleiten. Ja, man kann nicht, wenn man die Wesen von Silas ist Ziegelung von den Sinnen. Wenn man es nicht machen kann, kann man nicht in tiefe Konzentration eingehen. Aber das heißt nicht, dass man muss unbedingt genau nach den Vorschriften alle Sila üben, damit man in Konzentration geht. Das ist natürlich nicht so. Das ist nur Konvention. Aber diese Sinnen müssen geziegelt werden, dann kann man in Konzentration, sonst nicht. Deswegen Wesen von Sila ist was? Indriya Samvara. Disziplin von Ziegelung der Sinne. Buddha erklärt auch den ganzen Prozess von Meditation als drei Sorten von Samvara. Drei Sorten von Disziplin. Li'i. Disziplin von Sila, Disziplin von Konzentration und Disziplin von Anashrava, Weisheit. Weisheit ohne Befleckung. Wenn man diese Disziplinen, drei Disziplinen hat, bye-bye Samsara, dann atmen zu zählen, natürlich ist gut. Damit man in Meditation hineingeht, muss man bei dem Objekt bleiben. Und wie zählen Sie atmen? Bis 10. Lieber immer bis 10 oder bis 8. Und was passiert, wenn Sie zählen und der Geist bleibt nicht bei dem Objekt? Wieder zurück. Gut. Und was passiert, wenn man zählt 1, 4, 6? Auch wieder zurück. Deswegen in Visuddhimagga, auch in anderen Schriften, diese Meditation hat vier Schritte. Erster Schritt ist Zählen, Ganana. Sie können sich das aufschreiben. Wenn Sie Anfänger sind, darüber habe ich nicht gesprochen, deswegen muss ich jetzt erklären. Wie kommen Sie in Meditation von Anapanasati? Durch Zählen. Wegen Zählen, dann vergisst man nicht das Objekt. Wenn man das Objekt vergisst, keine Meditation. Und wie vermeidet man, dass man das Objekt vergisst, indem man zählt? Ja? Jemand, der nicht zählen mag, er kann auch sich für sich selbst sagen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. In Thailand benutzen sie auch Mantra, Bu, Dho, Bu, Dho, Bu, Dho, einatmen, Bu, ausatmen, Dho. Muss man irgendwelchen wirksamen Mittel finden, damit man bei dem Objekt bleibt. Dass man beschäftigt ist, mit Langeweile. Viele Anfänger haben Langeweile, wenn sie meditieren, weil nichts passiert da. Eigentlich passieren so viele Sachen, aber indem sie nicht Achtsamkeit haben, sie sehen das nicht. Es passieren so viele Sachen immer, aber ohne Achtsamkeit keine Wissensklarheit und ohne Wissensklarheit weiß man nicht. Dann jemand, der Meditation kann, ist unmöglich, dass er sich nicht mal eine Sekunde lang bleibt. Nicht möglich. immer passieren sehr viele Sachen. Dieses Teilen, jetzt in der nördlichen Tradition, wird sehr kompliziert, in der südlichen Tradition sehr simpel. In der nördlichen Tradition zählt man erst eins, einatmen, ausatmen, bis zehn, dann einatmen, ausatmen, zwei einatmen und ausatmen als eins. Dann drei einatmen, ausatmen als eins. Dann vier einatmen, ausatmen als eins. Dann bis zehn einatmen, ausatmen als eins. Und dann Anuloma Pratiloma. Dann zehn einatmen, ausatmen als eins. Neun einatmen, ausatmen als eins. Bis wieder zurück zu eins. So ist man in China oder in Vietnam. So bleibt man bei Atmen. Haben Sie so gelernt? Hm? Ja, in Vietnam bestimmt lernt man so. Hm? Dieselbe Tradition. Nach Yoga, Chara, Bhumi, Shastra. Na gut, dann Sie werden bestimmt noch andere Lehre finden. Hm? So, nach Ganana, zweite Schrift nach Ganana ist verfolgen. Anugamana, verfolgen. Das heißt, an der Stelle, wo Atmen zum Ausdruck kommt, Sie verfolgen den ganzen Zug von Einatmen, Ausatmen, von Anfang bis Ende. Und hier kommt der Unterschied. In südlicher Tradition gibt es dann vier Schritte. Nach Verfolgen kommt Berühren. In nördlicher Tradition kein Berühren. Warum? Eben, wir haben erklärt, weil feinere Atmen wird zum Objekt. Und feinere Atmen geschieht überall. Aber Sie kennen am Anfang, damit Sie Konzentration entwickeln, Sie können arbeiten mit der Methode, dass Sie spüren, einatmen, ausatmen an obere Lippe oder an Spitze der Nase, diese Berührung. Und Sie verfolgen dann den ganzen Atemzug von Anfang bis Ende an diese eine Stelle. Das ist okay. Gleichzeitig kann man davon bewusst sein, dass da zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen gibt es eine Pause. Und in dieser Pause dann der Körper dann setzt fort, einzuatmen und auszuatmen. Es ist kein Widerspruch. Aber wenn Sie lesen die Bücher über Meditation in nördlichen Tradition, nur drei Schritte. Und vierter Schritt ist Platzieren. Platzieren heißt Dhyana. Tapana. Was heißt? Der Geist bleibt dann an dem Bild von Atem, das er in seinem Geist geschaffen hat und platziert sich in dem Bild. Er vereinigt sich mit dem Bild. Dann geht es zu Jhana. wenn er in Dhyana ist, dann natürlich der Vipassana wird ganz anderes. Ja, aber Objekt von Vipassana wird Objekt von Dhyana. Wenn wir das, was wir heute Abend oder morgen Abend lesen werden, verstehen möchten, dann unbedingt muss man das verstehen, dieses Prozess. Dann Sie haben vier Schritte, die Sie sehr klar verstehen müssen. Erst zählen. Zählen haben wir nicht erklärt, weil am besten experimentieren. Es gibt sehr talentierte, ich habe in meiner Erfahrung als Lehrer von Meditation erfahren, es gibt sehr talentierte Yogis, die nicht zählen brauchen. Sie können gleich sich sehr klar diesen ganzen Zug von Einatmen und Ausatmen erfahren und dann brauchen sie nicht zu zählen. Aber die meisten von uns, das ist nicht der Fall. In Burma, als ich Meditation lehrte, ich habe getroffen solche Leute, weil da leben sie ein bisschen anderes, nicht so viele Sachen draußen, die können sich sehr, sehr tief in sich selbst konzentrieren. Wir sehen immer Handy und Fernseh und Reklamen und wir sind daran gewöhnt, dass der Geist läuft hin und her, ist unsere Gewohnheit. Und solche Menschen natürlich brauchen viel mehr Zeit, Konzentration zu lernen als die Bauern in Burma. Wenn Sie eine Bullkarre haben, Sie sind schon zufrieden und da wünschen Sie sich nicht mehr. In Vietnam war es früher auch, aber jetzt nicht mehr. Vietnam auch wird schon Konsumgesellschaft. China auch. Aber in agraren Gesellschaften, die Menschen sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was sie haben. Dann finden sie es sehr, sehr leicht, den Geist zu sammeln. Wir meisten von uns sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir wollen immer mehr und mehr. Deswegen so viele Gedanken. Und dann der Prozess von Konzentration lernen ist viel schwieriger für uns. Aber ohne Konzentration, auch wenn man spricht von so geheimen Supermethoden, Diamantenweg und was alles, es hat keinen Nutzen ohne Konzentration. Das ist nur Theorie, schöne Theorie und man macht sich viele Illusionen, aber ohne Konzentration nutzt es nicht. Deswegen erst, natürlich muss man konsequent Konzentration lernen. Sinne 7. So erst dann zählen. Zählen damit, diese Sato va asasati, Sato va pasasati, er atmet ein und atmet aus achtsam. Das bedeutet diese Stufe von Zählen. So wird an Kommentaren erklärt. Wenn ich achtsam atme ein und atme aus, ich verliere nicht das Atmen. Wenn ich nicht das Atmen verliere, nicht das Meditation verliere, was geschieht? Ich bin mit dem Objekt befriedigt. Wenn der Geist ist mit dem Objekt befriedigt, er sucht nicht nach einem anderen Objekt. Der Geist wird immer bleiben da, wo er Freude hat. Das ist Psychologie der Wesen. Nicht nur von Menschen, sogar Ameisen sind da. So, die Hunde auch. Wenn der Hund hat etwas, was ihm gefällt, er denkt nicht an was anderes. Der Tungzuforscher kann bestätigen. Aber wenn er nicht hat, was ihm gefällt, dann er wird immer so wie der Husky. Er wird immer weglaufen. Ist das nicht so? Und er will auch nicht zurückkommen. Die Meditation ist genauso. Wenn man nicht befriedigt ist mit dem, was man macht, der Geist wird immer weg. Und wie wird man den Geist befriedigen? Satt machen mit dem, was er hat, indem man zählt. Oder indem man immer wieder und wieder sich an das Objekt der Meditation erinnert. Deswegen Sati heißt Erinnerung. Auf Pali Sati heißt Erinnerung, Smriti. Aber Erinnerung jetzt. Ohne Konzentration der Geist kann nicht funktionieren. Richtige Konzentration muss immer vorhanden sein. Wenn es nicht vorhanden ist, dann ist es Pech gehabt. Das ist zu wenig. Zu wenig, zu wenig. Aber Zweck von Sati ist nicht, die Gedanken in Schach zu halten, sondern Bewusstsein. Natürlich in Anapanasati dieser Aspekt ist wichtig, aber viel wichtiger ist, dass obwohl andere Empfindungen, Wahrnehmungen entstehen, Objekt geht nicht weg. Das ist viel wichtiger. Das ist Sati. Und die anderen Wahrnehmungen werden entstehen. Aber sie dürfen nicht das Objekt wegnehmen. Deswegen in Abhidharma, das Gegenteil von Sati heißt Mushita Smriti. Mushita Smriti heißt gestohlene Sati. Geklaute. Wenn Sati nicht da ist, Objekt der Meditation wird geklaut. Wenn Objekt der Meditation wird geklaut, was passiert? Keine Meditation. Weil in der Theravada-Tradition man fokussiert sich, wo immer diese Berührung von Einatmen und Ausatmen klar zum Ausdruck kommt. Und man verlässt nicht dieses Ort. Von Anfang an. Auch beim Zählen schon. Dann wir wiederholen das. Was ist der erste Schritt? Zweiter Schritt, verfolgen, dritter Schritt in der Theravada-Tradition, berühren, das nicht berühren. vierter Schritt Tapana platzieren, oder wie kann man besser sagen auf Deutsch? Nein, identifizieren. Tapana heißt von Star, Star heißt festigen. Festigen ist gut. Festigen, okay. Und durch Festigen geht es zu Samadhi. Jetzt, wenn diese Stufe von Verfolgen da ist, was passiert? Das Objekt wird verfeinert. Solange diese Stufe von Verfolgen nicht da ist, das Objekt wird nicht verfeinert. Und wenn Objekt verfeinert wird, was passiert? Es erscheint mentales Bild von Einatmen und Ausatmen. An der Stelle, wo man Einatmen und Ausatmen wahrnimmt, dann erscheint Farbe oder Licht. Am Anfang, vielleicht einige von euch haben schon erfahren, am Anfang sieht man gewisse Vibrationen da, oder graue bisschen Farbe erscheint. Das ist dann Vorbereitung. Wenn das man nicht abgelenkt wird und das bleibt, dann wird die Farbe klarer. Egal welche Farbe, die Farbe kann sich ändern. Wenn die Farbe sich ändert, das heißt, die Wahrnehmung sich ändert. Und das ist kein Problem. Manche sehen gelbe Farbe, manche weiße Farbe, manche violette Farbe. Das spielt keine Rolle. Dann, wenn der Geist nicht abgelenkt wird und bleibt mühelos, indem er Einspitzigkeit entwickelt hat, mühelos bei dem Objekt, dann diese reflexives Bild ist dann Objekt von angrenzender Sammlung und von Fixation, von beiden. Dann kommt sehr wichtige Erfahrung, dass eigentlich die Grundlage für Verständnis von Yogacara ist, Objekt und Subjekt vereinigen sich. Ganze Philosophie von Yogacara ist auf dieser Erfahrung basiert. Warum brauchen wir Yogacara? Was denken Sie? Wenn Sie nicht die Sachen nennen, wenn Sie keinen Begriff haben für das, was Sie sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. Gibt es da einen Unterschied zwischen Subjekt und Objekt? Dieser Unterschied kommt, wenn man es nennt, wenn man dafür einen Begriff hat, wenn man es zum Ausdruck bringt. Wie kommt man die Sachen durchaus zu Ausdruck? Durch Vitarka eben. Deswegen nach der Yogacara, nach Mahayana Philosophie, der Buddha hat keine Vitarka, keine Aufmerksamkeit. Wir haben, weil wir interpretieren die Sachen im Sinne von Subjekt und Objekt. Der Buddha macht das nicht. Deswegen er sieht Wahrheit. Und jetzt diese Erfahrung von Sammlung, von Jhana ist so wichtig, weil genauso, wenn wir nicht die Sachen, die wir erfahren, durch die Sinnen in Begriff versetzen wollen, genauso auch in Samadhi-Erfahrung gibt es keinen Unterschied zwischen Subjekt und Objekt. die schmelzen zusammen. Wenn Sie hören Geräusche, ohne zu denken, was für Geräusche sind es, welcher Vogel ist das, ob es Ihnen gefällt oder nicht gefällt, gibt es einen Unterschied zwischen Ihnen und den Geräuschen? Kann man nicht feststellen. Wenn Sie etwas achtsam essen, ohne unterscheiden, was für Geschmack ist das, Natürlich. Das ist dann Leerheit, Vollheit. Das ist Leerheit. Na, natürlich. Wo man nicht Subjekt und Objekt unterscheiden kann, das ist Leerheit. Was anderes. Und in der Tat, alles ist Leerheit in Mahayana, indem diese Unterscheidung von Subjekt und Objekt ist von Anfang an falsch, existiert nicht. Es existiert nur durch unsere Karma, durch unsere Verblendung, Begierde, Zuneigung, Abneigung, Bewertung. Das ist der Zustand von Bodhisattva. Bodhisattva ist teilweise Leerheit, teilweise in Zuneigung und Abneigung. Aber indem er Leerheit, diese Wahrnehmung von Leerheit ist wahr, ist authentisch, es geht nicht weg. Deswegen er nimmt wahr, der Bodhisattva, allmählich auch Zuneigung und Abneigung in Leerheit. Dann geben sie sich Mühe. Der Bodhisattva ist einer, wie Asanga erklärt, Parame Dharma Charati, der bewegt sich in höchste Dharma. Höchste Dharma ist Leerheit. Er kann nicht weg von Leerheit. Das ist dann Bodhisattva. Obwohl er weiß, er hat noch Zuneigung, Abneigung, das alles geschieht in Leerheit. Das ist Bodhisattva-Zustand. Er ist davon bewusst. Deswegen, der Weg von Bodhisattva im Gegensatz zu Arahat ist nicht von den Befleckungen des Geistes weg, sondern sie verfeinern so, dass man nicht mehr unterscheidet zwischen eigenen Befleckungen und von den anderen. Dann alles wird zur Einheit. Dann nicht nur Karma geht weg, aber auch die Tendenzen zu Karma gehen weg. Und alles geschieht in Wahrheit. Jetzt einigermaßen klar geworden. Dann wir gehen in Meditation und benutzen unsere Labor, damit wir das alles nicht nur theoretisch verstehen, sondern auch praktische Erfahrungen haben, die wir nach Hause bringen und weiter bearbeiten. Das ist alles, was ich vermitteln kann. Labor kann ich nicht vermitteln. Das müssen Sie selbst erfahren. So, dann ab morgen, dann nur morgen und Abend Vortrag, und statt diese Nachmittag Vortrag gibt es dann individuelle Gespräche und die finden statt in meinem Zimmer. Und unser Freund Dunsel Fasel, ich spreche schon Chinesisch. Ich immer verwechsle Chinesisch und Vietnamesisch. Kann ich nicht unterscheiden. Tong Da hat diese guten Absicht. Er hängt die Liste wo? Auf welchem Tisch? Dann machst du so. Okay. Na gut, dann gibt es irgendwelche dringende Frage. Haben wir die Sachen einigermaßen klar gemacht? Jeder kann mit Zuversicht meditieren. Na ja, dann die Zeit ist vorbei und wir haben noch Zeit für Diskussion abend bis nachts. Dann machen wir jetzt kurze Pause und gehen wir in unser Labor hinein und machen wir schöne Experimente. Aber man wird nicht dafür bezahlt. Man muss sich selbst bezahlen. Na gut.